Den Massenkundgebungen der Bezirke Jagang, Süd, Hamgyong und Liangang zur Feier des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fanden am 17. Mai statt. Die Funktionäre der regionalen Partei, Markt- und Wirtschaftsorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Betriebe, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Hochschulen und weiteren, die werktätigen Jugendlichen und Studenten nahmen daran teil. Auf den Kundgebungen hoben die Redner hervor, die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas sei ein Ausdruck der edlen Treue und des absoluten Vertrauens der Armee und des Volkes der TVJK gegenüber Kim Jong-un und eine große revolutionäre Feierlichkeit, die die ewige Zukunft der Partei, Revolution, Heimat und des Volkes garantiere. Durch den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas seien der revolutionäre Charakter der Partei der Arbeit Koreas als einer zuzeorientierten Partei und ihre Unbesiegbarkeit nachhaltig demonstriert und die politisch-ideologische Macht der revolutionären Formation festgestellt, um die Partei und den Führer erneut vor aller Welt gezeigt wurden. Alle Mitarbeiter, Parteimitglieder und Werktätigen sollten mit dem Geist und Mut vom 70-Tage-Kampf der Treue das Feuer der Bewegung für die Schaffung des Malima-Tempos noch heftiger auflodern lassen und somit den Beschluss des Parteitages konsequent durchsetzen. Anschließend gab es Massendemonstrationen.